Christo. Das Känguru hüpft in die Küche und fragt: Wenn du in deiner Wohnung Christo Meth kochst und dann mit dem Zeug Geld verdienst, ist dann dein Vermieter dafür verantwortlich? Hä, was? Frage ich. Ich mache doch nur Spaghetti. Die richtige Antwort wäre nein gewesen. Dein Vermieter wäre nicht verantwortlich. Und im Internet ist es genauso. Wenn du auf deiner Website Illegales zum Download anbietest, wenn du Gewaltaufrufe oder Morddrohungen veröffentlichst, wenn du üble Nachrede betreibst, zum Beispiel behauptest, dass sich Markus Söder als Kind das Innere einer ganzen Weißwurst ins rechte Nasenloch geschoben hat, damit es sich da oben nicht mehr so ganz leer anfühlt und dass die Weißwurst seitdem dort vergammelt und du das sogar beweisen kannst, weil es dir Söders Neurologe erzählt habe, oder wenn du andere schwer beleidigst, zum Beispiel behaupten würdest, dass die Weißwurst, die angeblich in Söders Schädel vergammelt, kompetenter ist als die faktenfeindliche Führerregie der angeblichen Alternative, die ja bewiesenermaßen durch einen vom russischen Geheimdienst gezüchteten Zombie-Pilz gesteuert wird, dann haftet dein Website-Provider nicht für dich, obwohl das alles möglicherweise strafbar ist. So wie dein Vermieter halt nicht haftet, wenn du Crystal Meth kochst. Und das ist auch gut so, denn sonst würden Vermieter anfangen, ihre Mieter zu überwachen. Ist klar. Worauf willst du hinaus? Jetzt stell dir aber vor, dein Vermieter würde das von dir gekochte Crystal Meth massenhaft verbreiten und damit Geld machen. Irgendwann fiel es allerdings auf, dass in deiner Gegend die Leute ganz schön fertig sind. Und vor Gericht würde sich dein Vermieter folgendermaßen verteidigen: Ich kann nichts dafür, ich habe das Crystal Meth ja nicht gekocht, das war der Kling, ich habe nur gestreckt, also vervielfältigt, verbreitet und damit Geld verdient. Glaubst du, der Richter würde sagen: Ach so, na dann passt, Freispruch. Glaubst du, das würde so laufen? Ich schüttle den Kopf. X, YouTube, Instagram, Facebook und TikTok kommen aber genauso damit durch. Diese Plattformen sind meines Wissens die einzigen, denen es erlaubt ist, mit etwas Illegalem legal Geld zu verdienen. Denn ein Teil der Inhalte, die sie legal monetarisieren dürfen, sind illegal. Da muss man sich doch mal an den Kopf fassen. Ich fasse mir an den Kopf. Auch geil, sagt das Känguru. Laut internen Dokumenten schätzt Meta, Anmerkung, also Facebook, Instagram, WhatsApp, dass sie seit 2024 10% ihres Umsatzes mit Werbung von Betrügern gemacht haben. 16 Milliarden Dollar. Noch geiler. Weißt du, was passiert, wenn das System errechnet, dass die Anzeige wahrscheinlich Teil einer Betrugsmasche ist? Ich schüttle den Kopf. Dann wird die Anzeige teurer, ruft das Känguru. Erst bei einer Betrugswahrscheinlichkeit von über 25% wird die Anzeige gesperrt. Ist das noch ein Tech-Konzern oder schon organisiertes Verbrechen? Ich finde Letzteres. Übrigens habe ich eine Tante, die Metzgerin ist, sage ich. Tante Christel. Ihre Spezialität ist rohes Schweinehack. Oder wie ihre Kunden es nennen, Christel Met. Wenn du mich fragst, dann ist das auch echt tödlich und sollte verboten werden. Das Känguru seufzt. Und diese Geschichte, die so gar nichts mit unserem Thema zu tun hat, ist wahr oder hast du dir nur ausgedacht? Ich zucke mit den Schultern. Manchmal weiß ich das selber nicht mehr. Das Känguru rollt mit den Augen. Wie dem auch sei, fährt es fort. Wenn die digitalen Plattformen nur die Vermieter sein wollen, dann dürfen sie mit dem, was in den Wohnungen gekocht wird, kein Geld verdienen. Wenn sie aber verticken und vervielfältigen, was ihre Mieter produzieren, dann sind sie nicht nur Vermieter, dann sind sie Dealer. Und wer mit illegalem Deal, sollte auch eigentlich haftbar sein. Du willst mir also durch deine Metapher... Es ist keine Metapher, es ist ein Gleichnis, das ist mir wichtig. Ich sehe mich da in einer gewissen Tradition. Jesus, oder was? Deine Interpretation. Na gut, dein Gleichnis jedenfalls läuft darauf hinaus, dass die großen Social-Media-Plattformen ihre Inhalte monetarisieren, dass sie dies überdies durch ihre Algorithmen Reichweiten verstärken und drosseln, also redaktionelle Eingriffe durchführen. Sie sind also keine Provider, sondern in Wahrheit Massenmedien und sollten wie gleiche behandelt werden. Anmerkung, bleib locker, Bernd. Es geht hier nicht um dein Forum auf lerntvonbernd.de. Große Plattform mit Millionen von Nutzenden. Ich möchte mit einem Gleichnis antworten. Hab es befürchtet. Die Plattformen behaupten, nur die Datenautobahn zu sein. Wenn die Straße aber unglaublich beschissen angelegt ist, dann trägt sie sehr wohl einen Teil der Schuld an den Unfällen. Außerdem sind die Plattformen eben nicht nur die Straße, sie sind auch die Straßenhändler, die damit Geld verdienen, die Inhalte zu verticken. Und wenn die Inhalte illegal sind, muss ja wohl auch das Verkaufen illegal sein. In anderen Bereichen des Internets akzeptieren wir das ja auch nicht. Man stelle sich vor, Amazon würde Crystal Meth oder auch tödliches Crystal Meth verkaufen und dürfte sich damit rausreden, dass sie es gar nicht hergestellt haben. Das brauche ich mir nicht vorzustellen. Auf Amazon Marketplace werden regelmäßig Känguru-Shirts und Not-to-Do-Listen und Nein-Horn-Malbücher verkauft, die keine Lizenz haben, also illegal sind. Und Amazon redet sich damit heraus, dass sie die Dinger nicht hergestellt haben, die Transaktionen vermittelt haben. Natürlich. Sich nicht um Gesetze zu scheren, ist ja ein Leitsatz aller Big-Tech-Konzerne. Warum erzählst du mir das eigentlich alles? Frage ich. Du weißt, dass ich 3 Romane zum Thema geschrieben habe. Oho, der feine Herr hat 3 Romane zum Thema geschrieben. Ich lese deine Texte nicht, nur die über mich. Und jetzt hör auf, Fragen zu stellen und schreib auf, was ich gesagt habe. Du hast also gar nicht mit mir gesprochen. Ich spreche durch dich mit den Menschen. Wie Jesus durch seine Evangelisten? Deine Interpretation. Findest du das nicht ein wenig größenwahnsinnig? Wieso? Na, dass du dich mit Gottes Sohn vergleichst. Tu ich nicht, das hast du getan. Außerdem, als Atheismus-Fan glaube ich gar nicht, dass Jesus Gottes Sohn war. Sondern? Er war einfach ein Typ mit geilen Gleichnissen. Ähnlich wie du. Ähnlich wie ich. Du bist auch jemand mit echt wirklich geilen Gleichnissen. Korrekt. Auf Jesus-Niveau. Vielleicht sogar besser. Manche sagen besser. Sagen wir, sie passen besser in unsere Zeit. Also besser. Das mit der Weißwurst war gut. Das war nicht das Gleichnis. Das habe ich gemerkt, das wird hängen bleiben. Das Känguru seufzt.